Noch 2 Minuten bis zum Start. Die komplizierte Startsequenz hat erfordert, dass das Feuerungskommando, das heißt also das Vorbereitungskommando, bereits gegeben ist. Noch, wie gesagt, knappe 110 Sekunden noch bis zum Start von Apollo 15. Und im Augenblick läuft der Countdown ja schon vollkommen automatisch. Jawohl, das heißt, jetzt kann er auch nicht mehr aufgehalten werden. Nein, jetzt hat man also auch das Signal praktisch gegeben, vor einigen Sekunden jetzt den Druck zu aktivieren, den Heliumdruck, der dann dafür sorgt, dass die Treibstoffe in die Verbrennungskammern der ersten Stufe gedrückt werden. Das ist dann schon eine sehr entscheidende Situation. Und immer wieder sehen wir an der Rakete diese charakteristischen weißen Dampffahnen. Das ist also nicht Rauch, sondern das ist flüssiger Sauerstoff, dieser stark unterkühlte Sauerstoff, der dort verdampft, der gleichzeitig dient als Kühlsystem, wie eben auch als Oxidation für die spätere Verbrennung. Rasch ein Wort zur ersten Stufe. Diese erste Stufe, die in einer Minute starten wird, wird angetrieben von flüssigem Sauerstoff und einem Kerosin-Gemisch. Sie erzeugt in 5 Flüssigkeitsraketen einen Schub von 3.400 Tonnen. 14 Tonnen Treibstoff jagen durch ein Turbopumpensystem pro Sekunde. Die Leistung 300.000 PS entspricht dem Antrieb eines großen amerikanischen Flugzeugträgers. Die Rakete jetzt aus der normalen Zuschauerperspektive gesehen und der Countdown tritt jetzt in seine letzte Phase. Die Mannschaft hat sich praktisch schon vom Startdirektor vor einigen Minuten verabschiedet. Die Glückwünsche übermittelt bekommen. 25 Sekunden noch bis zum Start. Wir haben hier im Augenblick keine Zeituhr aus Kennedy. Wir müssen die Zeit jetzt etwas schätzen. Es kann sich um einige Sekunden verändern. 15 Sekunden bis zum Start. 10, 8, 8, 7, 4, 3, 2, 1 und die Rakete hebt ab. Ausgezeichnet heißt es sofort. Die Rakete ist frei vom Turm. Sie erhebt sich steiler noch als sonst. Der Steigungswinkel der Azimut liegt diesmal zwischen 82 und 100 Grad. Das heißt, der Eindruck entsteht, dass die Rakete wirklich kerzengerade in den Himmel steigt. Wir hören hier überhaupt nur sehr wenig im Augenblick von den Geräuschen, von dem ungehörten Krach, der jetzt dort über Kap Kennedy tobt. Aber man sieht auf dem Fernsehschirm die Rakete verhältnismäßig gut im etwas dunstigen Himmel. Aber man sieht sie besser, als man sie je gesehen hat, möchte ich sagen. Denn meistens verschwand sie jetzt schon um diese Zeit in den Wolken. Und jetzt taucht auch das typische Knattergeräusch, das sich anhört wie eine Reihe von Gewehrschüssen, wie eine Salve, das typische Verbrennungskennzeichen in dieses Rasseln und Donnern. Bereits viele hundert Meter ist die Rakete bereits oben und geht jetzt auf ihre Höchstgeschwindigkeit der ersten Stufe, die schließlich 10.000 Stundenkilometer betragen wird. Gesamte Brenndauer dieser ersten Stufe 2 Minuten und 40 Sekunden. Jetzt beginnt die Wende nach einige Osten. Kilometer hoch schon, ja. Wurde eben gerufen von einem der Reporter, die sich da dort nur schwer verständlich machen können bei diesem Höllenlärm. Die maximale dynamische Druck ist jetzt erreicht, das heißt die höchste Austrittsgeschwindigkeit und Intensität. Und jetzt zielt die Rakete über den Atlantischen Ozean, sie legt sich schräger, sie geht jetzt in den Neigungswinkel und man sieht jetzt auch wieder das Phänomen, das wir schon häufig beobachtet haben, dass die austretenden Flammen sich immer mehr verbreitern mit abnehmender Atmosphäredichte, wird das Feuer hinter der Rakete breiter und breiter, der Flammenschweif.